Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 477, an Schiller. Diese Tage scheinen also uns beiden nicht die günstigsten gewesen zu sein, denn seit ich von ihnen weg bin, hat mich der böse Engel der Empirie anhaltend mit Fäusten geschlagen. Doch habe ich ihm zu Trotz und Schmach ein Schema aufgestellt, worin ich jene Naturwirkungen, die sich auf eine Dualität zu beziehen scheinen, parallelisiere, und zwar in folgender Ordnung: magnetische, elektrische, galvanische, chromatische und sonore. Ich werde des Geruchs und Geschmacks nach ihrem Wunsche nicht vergessen. Die Resultate mögen sein, welche sie wollen, so ist diese Methode äußerst bequem, um die Fragen zu finden, die man zu tun hat. Die gegossenen eisernen Körper sind auch von Ilmenau angekommen. Die Experimente, um deren Willen ich sie gießen, die sind ausgefallen, wie ich's dachte, aber ein paar neue Phänomene, an die ich nicht denken konnte und die sehr merkwürdig sind, haben sich gezeigt. Das Gedicht folgt hier wieder zurück, das eine ganz eigene Art von Nullität hat. Die jungen Herren lernen Verse machen, so wie man Düten macht, wenn sie uns nur aber auch darin einiges Gewürz überreichten. Ob es für den Almanach sei, weiß ich nicht. Es käme, dünkt mich, darauf an, ob sie Platz haben, denn das Publikum, besonders das Weibliche, liebt solche hohle Gefäße, um sein bisschen Herz und Geist darein spenden zu können. Der Riss zum neuen Theater ist nun bestimmt, ja sogar auf dem Fußboden schon aufgezeichnet, und nächste Woche wird wohl angefangen werden. Der Gedanke ist sehr artig und anständig, und wenn das Ganze zusammen ist, wird es gewiss gefallen. Es gehen etwa 200 Menschen mehr hinein als bisher und wird doch bei weniger zahlreichen Repräsentationen nicht leer aussehen. Ich denke auch, wir wollen zur rechten Zeit noch fertig werden. Ich will nun alles möglichst zu ordnen und einzuleiten suchen und so bald als möglich wieder zu Ihnen hinüberkommen, denn mich verlangt gar sehr, auf dem Wege, den wir einmal eingeschlagen haben, mit Ihnen fortzuschreiten. Leben Sie recht wohl, grüßen Ihre liebe Frau und gedenken mein. Weimar am 14. Juli 1798. G.